Wien 2, Schwarzinger Gasse 2, Wohnung der Familie Reis. Henry Reis und seine Frau Aleida Reis besaßen eine kleine Fabrik, in der hauptsächlich Damenkleider hergestellt wurden. Die Fabrik wurde in der Reichskristallnacht zerstört, Henry Reis in derselben Nacht festgenommen und nach Dachau verschleppt. Als er 1939 nach Wien zurückkehrte, waren all seine Waren und sein gesamtes Eigentum konfisziert. Auch die Wohnung war der Familie weggenommen worden. Julius und Olga Reis lebten ebenfalls in der Schwarzinger Gasse 2. Julius Reis war als Geräteturner im Verein der Wiener Jüdischen Turner sehr erfolgreich. 1912 berichtete die Jüdische Turnzeitung über seine Leistungen beim 5. Jüdischen Turntag in Berlin. Kitty Reis, die Tochter von Henry und Aleida, musste 1938 die städtische Schule verlassen. 3 Jahre ging sie noch in eine jüdische Schule, die 1941 geschlossen wurde. Die ältere Tochter Elisabeth starb schon 1935 im Alter von 12 Jahren an Blinddarmentzündung. Am 14. September 1942 wurden Kitty, Olga und Julius, Henry und Aleida scheinen in den Dokumenten nicht auf, nach Malitrostenetz deportiert. 4 Tage nach ihrer Ankunft wurden die drei dort ermordet. Das Haus Schwarzinger Gasse 2 gehörte vor der Enteignung durch die Nationalsozialisten im Jahre 1939 der jüdischen Familie Thiering. Die Thierings waren um das Jahr 1880 aus Konstantinopel nach Wien gekommen. Sie bauten ein Modeimperium auf, das bis zum Balkan und dem Nahen Osten reichte. Im Jahr 1910 gehörten sie zu jenen 929 Personen aus Wien und Niederösterreich, die mehr als 100.000 Kronen Jahreseinkommen hatten. 1912/13 ließ Viktor Thiering auf dem Ataberplatz in Kairo durch den österreichischen Architekten Oskar Horowitz ein Kaufhaus errichten, das den wohlhabenden Kairoern Pariser Haute Couture und französische Parfums, englisches Tuch, österreichische Textilwaren und deutsche Haushaltsgegenstände bot. Ab 1939 wurden jüdische Familien, die aus ihren Wohnungen vertrieben worden waren, in diesem Haus in Sammelwohnungen eingewiesen. Mehrere Familien mussten sich jeweils eine Wohnung teilen. So machten die nationalsozialistischen Machthaber einerseits Wohnraum für die arische Bevölkerung Wiens frei und konzentrierten andererseits die jüdische Bevölkerung, um sie besser kontrollieren und für die spätere Deportation erfassen zu können. 84 Personen hatten in diesem Haus ihren letzten Wohnsitz, bevor sie deportiert und ermordet wurden.